Serafino Castagna schrieb, er sei 1921 auf die Welt gekommen und in einer Familie geknechteter Bauern aufgewachsen. Er wurde aus der Schule genommen, um Ziegen zu hüten, wurde aufgrund einer Behinderung unentwegt gehänselt und von seinem gewalttätigen Vater malträtiert. Mit 15 Jahren hörte er zum ersten Mal von der Ehrenwertengesellschaft. Schon in diesem Alter rackerte er sich Tag ein, Tag aus auf dem Feld der Familie ab. Auf dem Nachbaracker arbeitete Castagnas Vetter, Latino Purita, der 10 Jahre älter war und erst kurz zuvor eine Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung verbüßt hatte. Eines Tages, während einer Rast, redete Latino mit Castagna darüber, wie wichtig die Ehre eines Mannes sei und sagte, dass ein Mann mit Ehre Mitglied der Mafia sein müsse. Begeistert unterzog sich Castagna einer 5-jährigen Lehrzeit, in der er auf Latinos Befehl hin Hühnerstall und Heuschober in Brand setzte. Er behauptete seine Männlichkeit, indem er einen anderen Jugendlichen erstach, der sich über seinen hinkenden Gang lustig gemacht hatte. Am Ostermontag 1941 durchlief er schließlich das Initiationsritual und legte das Gelübde ab. Castagna geriet zum ersten Mal in Bedrängnis, als er den Befehl erhielt, ein neues Mitglied mit 1.000 Lire Strafe zu belegen, weil es mit einem Nichtmitglied über die Angelegenheiten der Gesellschaft getratscht hatte. Castagnas Anweisung lautete, den Frevler hinzurichten, falls er das Geld nicht herausrückte. Das fragliche Mitglied war Domenico Antonio Castagna, sein entfernter Cousin, den er 5 Jahre später bei seinem Amoklauf als ersten ins Visier nehmen würde. Castagna hatte sich mit Domenico Antonio wegen des Geldes überworfen. Ein städtischer Schutzmann intervenierte und Castagna schoss Domenico Antonio am Ende in die Brust. Der überlebte zum Glück. Castagna jedoch wurde verhaftet und wegen Körperverletzung ins Gefängnis gesteckt. Castagna schreibt, die Gesellschaft habe es versäumt, ihm wie versprochen im Gefängnis zu helfen. Doch damit nicht genug. Als er Ende 1953 freikam, warf man ihm sofort vor, dass Domenico Antonio noch am Leben war. Er könne seinen Ruf nur retten, hieß es, indem er den Schutzmann tötete, der den Streit hatte schlichten wollen. Castagna erhob Einspruch gegen den Beschluss und erwirkte einen kurzen Aufschub. Die Bosse entschieden, dass er den Schutzmann zwar töten müsse, aber warten dürfe, bis im Frühjahr 1955 die Bewährungszeit vorüber wäre. Castagna saß in der Falle. Wenn er den Beamten ermordete, würde er mit Sicherheit den Rest seines Lebens im Gefängnis zubringen. Andererseits war die Vorstellung des Gesichtsverlustes, der ihm drohte, falls er seine Mafia-Zugehörigkeit verriet und sich an die Behörden wandte, kaum zu ertragen. Am Ende traf er die unwiderrufliche Entscheidung, den Befehl zu verweigern und jene zu töten, auf deren Befehl er hätte töten sollen. Er bereitete sich auf den bevorstehenden Kampf vor, indem er alles aufschrieb, was er über die ehrenwerte Gesellschaft wusste, und zudem eine Liste der 20 Mitglieder erstellte, die er ermorden wollte. Dann briet er sich die letzten Spiegeleier. Castagnas Plan war ein grotesker Schuss in den Ofen. Nur eines seiner Opfer, das letzte, war ein Mitglied der Ehrenwertengesellschaft. Die übrigen hatten, wenn überhaupt, nur indirekt Verbindung mit seinen eigentlichen Zielen. Dieser Amoklauf war keine großartige Geste, sondern eine Entladung angestauter Wut und Verzweiflung. Am Ende erregte die Geschichte des Ungeheuers von Presinacci nur mäßig die Gemüter. Wie sich herausstellte, war sie keineswegs ein Einzelfall. 1955 war ein sehr gewalttätiges Jahr in Kalabrien. Ein oder zwei Journalisten erkannten die Zeichen, die besagten, dass etwas im Argen lag. Ein Korrespondent der neapolitanischen Zeitung Il Mattino, der einflussreichsten christdemokratischen Tageszeitung im Süden, besuchte Kalabrien einige Wochen nach der Gefangennahme Castagnas. Er fand heraus, dass die Provinz Reggio Calabria von einer alarmierenden Verbrechenswelle überrollt wurde. Zumindest wäre dergleichen in jeder anderen italienischen Region alarmierend gewesen. Auf dem Land wurden Busse und Autos entführt, von Bauern und Fabrikbesitzern Schutzgeldzahlungen erpresst und Zeugen eingeschüchtert. Als diese Zeitungsberichte erschienen, richtete sich die Aufmerksamkeit aus dem Labyrinth der Korridore in den Gerichtshöfen und im Innenministerium in Rom allmählich auf die Verstöße gegen Recht und Gesetz auf dem südlichsten Zipfel des italienischen Festlands. Die kalabrische Mafia wurde allmählich zu einem Problem für die öffentliche Ordnung, das nicht mehr als die Tat eines einzelnen psychisch labilen Bauern abgetan werden konnte. Bald nach seinem Amtsantritt im Juli entschied ein neuer christdemokratischer Innenminister, dass dringender Handlungsbedarf geboten war. Er wollte mit einer Schärfe gegen die Mafia vorgehen, wie man sie in Italien seit dem Anti-Mafia-Feldzug der Faschisten in den späten 20er Jahren nicht mehr erlebt hatte. Und so erhielt Carmelo Mazzano, ein dynamischer neuer Polizeichef, den Auftrag, eine Ermittlung zu leiten, die später als Operation Marzano bekannt werden würde. Eine Invasion der Marsianer, Marziani, witzelten lokale Scherzbolde. Kalabrien werde in Kürze Eindringlinge vom Planeten Recht und Ordnung begrüßen.